WDR 3 Open World. Ich bin Anna-Bianca Krause, hallo. Jetzt sind wir im Advent, aber von mir gibt's heute unweihnachtliche Stimmungen und Sounds. So zum Ausgleich. Es wird rockiger als üblich in meinen Sendungen und nordafrikanisch und französisch. Und im Zentrum steht Rachid Taha. Der franko-algerische Sänger und Songwriter ist schon im September 2018, wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag, gestorben. Aber immer wieder erscheinen auch posthum Remixe oder Alben. Aktuell ist C'est qui lui veröffentlicht worden, ein Album mit einigen der wichtigsten und erfolgreichsten Songs von Taha. Und ein Boxset mit sämtlichen Alben, die er veröffentlicht hat. Das ist eine Menge Material, damit könnte ich die nächsten 24 Stunden bestücken. Aber darum geht's nicht. Ich möchte an ihn erinnern, an diesen Rebellen mit dem rauen Timbre, der eine der wichtigsten Stimmen der Musik aus dem Maghreb und der nordafrikanischen Migrantengeneration in Frankreich war. Rachid Taha, je suis africain. Je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro. Africa. Das ist der Titelsong von Rachid Tahas letztem Album. Die Veröffentlichung hat er leider nicht mehr erlebt. Ich bin Afrikaner, singt er. Nordafrikaner, Südafrikaner, Afrikaner von innen wie von außen. Und dann zählt er viele Namen auf, von Nelson Mandela über Jimi Hendrix, Bob Marley und Angela Davis bis Malcolm X. Aber auch Nicht-Afrikaner sind bei ihm auf dieser Liste, denn seine universelle und letzte Botschaft an uns alle war, dass im Grunde alle Menschen Afrikaner sind, weil in Afrika die Wiege der Menschheit stand. Je suis Africain, Geigen, Talking Drums, Balafon, ein arabo-andalusisches Orchester, Perkussion und eine kongolesische Soukous-Gitarre. Musikalisch ist der Song eine Wahnsinnsmischung aus Gnawa, Rock, Balkan, Orient, Pop. Wieder veröffentlicht wurde Je suis Africain auf dem Album C'est qui lui. Der Titel ist eine Anspielung auf T'es qui toi, den Titel seines Albums von 2004. T'es qui toi ist eine verkürzte Jargonform der Frage Tu es qui toi? Das bedeutet so viel wie Wer glaubst du, dass du bist? Und so bedeutet C'est qui lui, was glaubt er, wer er ist. Wir spazieren jetzt aber noch weiter zurück auf der Zeitzeile bis ins Jahr 1993 zum zweiten Album von Rachid Taha und dem Song Yara Ya. Eine der berühmtesten nordafrikanischen Exil- und Entwurzelungshymnen, geschrieben vom Ägypter Daman El Haradschi, Yaraya, übersetzt »Du, der du gehst«. Das ist eine Shabi-Ballade, in der es um die Sehnsucht derjenigen geht, die ihre Heimat verlassen müssen. Der Song ist von 1973 und war in Nordafrika schon sehr populär, aber erst durch die Version von Rashid Taha 20 Jahre später ist Yaraya dann um die Welt gegangen. Es war einer von Tahas größten Hits, hat damals die Charts in Frankreich, dem Libanon oder Kolumbien erobert. Für sein letztes Album hat der Sänger eine Art Antwort zu Yaraya geschrieben und gesungen. Für die Migrantinnen, Migranten und Exilanten, für die Menschen, die vor Krieg, Armut und Chaos flüchten, gibt es in diesem neueren Text nun keine Rückkehr mehr. Sie werden ewige Nomaden bleiben. Die Ballade mit Pop, Punk und Gypsy-Elementen ist wie eine von Tahas letzten Botschaften. Und vielleicht war sie auch schon ein Statement zum eigenen nahenden Tod. Denn er singt, ich werde nicht mehr wiederkommen. Rashid Taha, die Stimme schon von der Krankheit gezeichnet, aber immer noch voller Widerhaken. Aita. مشيت نسافر عييت عييت ما نوليش شفت البلدان العامرين مشيت مشيت ما نوليش عاد الناس عاد الناس عاد الناس هربوا منا عاد الناس عاد الناس عاد الناس في الغربة في البلدان العامرين في الروح معبورين عايشين عايشين زوالين ميزيريا ضايعين سافرت روح تعيا وتولي انا رحت وما نوليش ما نوليش ما نوليش عاد الناس عاد الناس عاد الناس في الغربه sera votre vie quand le silence entre les sons se remplira de cris. Alors, il y a un ما سبتوين الروح بانت لي نهبل هرايا هوينا وين وين وين الدنيا غاي وين Que sera votre vie quand Une heure durera de 7 à 8 minutes Que sera votre vie quand La terre tournera sans vous prendre sur son dos. أرايا تبغي تسافر في كل بلدان الطيارة تدور تروح تدور حتى للدار من البطل نتكلم في البال أرايا تبغي تتفلسف تهدر معايا من عقلك تتلف في لا بوليتيك ما عندي لا نحكي خليتها لكم ياك تعرفوا خير مني Que sera votre vie quand تهدر معايا La gauche essaiera de temps en temps La droite Que sera votre vie quand l'air sera liquide, l'eau solide, la terre feu. هرايا نبغي غير الحب القلب في القلب مع الإنسان المربي لوزن كلامه يستاهل قدري وش يا خميسة يقولوا ناس مكري Votre vie هدي حياتك Que sera votre vie هدي حياتك sich wie Rachid Taha zwischen Französisch und Arabisch, zwischen orientalischer Musik und Rockmusik, zwischen algerischem Rai und US-amerikanischem Blues. Und ihr gemeinsames Projekt Mademoiselle ist eine große Hommage an den verstorbenen Kollegen. Der französische Sänger und Gitarrist Rodolphe Burger, der algerische Sänger und Multiinstrumentalist Sofiane Saidi und Mehdi Hadab, der französisch-algerische Meister der elektrischen Oud. Alle drei haben noch zu Lebzeiten mit Taha gearbeitet und bilden jetzt diese Supergroup zu seinen Ehren. In Frankreich touren die drei gestandenen Männer und Musiker durch die großen Städte und werden gefeiert und gefeiert. Und ich habe mich lediglich gefragt, warum, bitteschön, haben sie sich diesen Namen gegeben, Mademoiselle? Ich kenne keinen Song von Taha, der so heißt. Die Lösung ist relativ einfach, nämlich dass Rachid Taha, um den es heute bei mir in Open World geht, seine letzten Lebensjahre im Departement Seine-Saint-Denis gelebt hat. Das liegt ungefähr 6 Kilometer von Paris entfernt und ist Teil der Banlieue. Und er ist dort am liebsten in eine Bar gegangen, die genauso heißt Mademoiselle. Wer sich das energetische Trio mal live anschauen möchte, Arte hat am 18. September, das war Tahas Geburtstag, ein Konzert im Cabaret Sauvage in Paris mitgeschnitten und das kann man sich auf der Website anschauen. Bei mir gibt's noch einen Track von Mademoiselle. Da hört man besonders gut, warum Taha immer gesagt hat, dass sein Lieblingsreihsänger Sofiane Saidi ist. 504. Notre-Dame des cabarets, vous salue, je vous klaxonne, je vous klaxonne, je vous salue. Vous la madone du tunnel de Santa Cruz. Super, der Kontrast der Arabesken, die Sofiane Saidi mit seiner Stimme macht und die Sprechstimme von Rodolphe Burger. Saidi spielt auch den markanten Bass, der wiederum ein wunderbarer Gegenspieler der melodiösen Oud von Hadab ist. 504, der Song, da geht es um den Peugeot 504, der ein beliebtes Transportmittel maghrebinischer Migrantenfamilien war. Damit fuhren sie von Frankreich nach Hause nach Marokko oder Algerien. Mademoiselle, ein Trio ganz im Sinne Rachid Tahas. Der ließ die Dinge schon immer gerne aufeinandertreffen, war der Provokateur unter den nordafrikanischen Artists in Frankreich. Wütete schon in den 80ern, als die Rechtsextremen zum ersten Mal ins französische Parlament einzogen, gegen den Front National. Damals noch als Stimme und Kopf der Arabo-Rockband Carte de Séjour, übersetzt Aufenthaltsgenehmigung. Die drei von Mademoiselle haben schon in verschiedenen Projekten und Besetzungen zusammengearbeitet. Zum Beispiel stand Sofiane Saidi am Mikrofon bei Du Oud, einem Oud-Elektronik-Duo von Jean-Pierre Smatsch und Mehdi Hadab. La Vida. يا بنت الناس مقواني نقطع لي اسحب عماني انا المغبون كي يسراني جيت الوادي قالوا لي لا لا لا وقطع لي ياس هاد الشي راه ما راهاش ليك هادي الدنيا جيت الوادي قالوا لي لا لا لا وقطع لي ياس هاد الشي راه ما راهاش ليك Super. vom Album Menschen aus dem letzten Jahr, Duet featuring Sofiane Saidi in WDR 3 Open World. Die UD kombinieren den Sound der UD wie kein anderer mit Elektronik und ich finde, das passt extrem gut zusammen. Für Mademoiselle haben Bürger, Hadab und Saidi alle Songs gemeinsam geschrieben, auf Französisch und Arabisch. Das war sicher nicht einfach, wenn drei starke Künstler-Egos Kompromisse finden müssen. Aber Sofiane Saidi hat in einem Interview ein sehr schönes Statement dazu abgegeben. Er hat gesagt, mir hat diese Kollaboration gefallen, weil die Geschichte zwischen Algerien und Frankreich leidenschaftlich und schmerzhaft zugleich ist. Meine Mutter hat beide Kulturen und sie wird dieses Album verstehen. Das ist unser Erbe. Wir sind Kinder dieser leidvollen Trennung. Und ich liebe den Dialog zwischen dem Französischen und dem Arabischen. Für mich ist es natürlich, diese beiden Sprachen zu sprechen. Soweit Sofiane Saidi. Hammer, der Track 1-2-3, Viva l'Algérie. Das singen eigentlich die algerischen Fußballfans, aber inzwischen hat der Slogan auch eine politische Dimension, wird auf Demos skandiert. Und in diesem Sinne singen ihn auch Rodolphe Bürger und Sofiane Saidi, die sich die Liedstimme in diesem Song von Mademoiselle teilen. Alambic laqué tous azimuts, pas de sirop pour les nababs. Calibre à zéro, c'est le tarif du nénuphar. Mousseline de Mossoul, jupe de satin en caramel, zouave sur le sofa. Toubibo zénith, 100% mocha. Élixir du cafard, sorbet au coton, matraque à mazout, ziggourat pur sucre. Toi, zo, clata, arba, hamza, sada, samba, soufre. One, two, three. Viva l'Algérie. One, two, three. Viva l'Algérie. كنا منين شرقي ولا غربي القلوب كيف كيف ليها حتى الريف سلطان الجنة اللي تهلا الخوف بين الحدود وحدود يبغي خطوط مالي مالي واحد زوج ثلاثة دنيا فايتة مالي مالي من بلا عباس وضيفو في المنصاص توبا على بوجي واحد زوج ثلاثة دنيا فايتة كعيد دل الشيمي كل شيء في العقلية والراس عليه مالي مالي واحد زوج ثلاثة دنيا فايتة مالي مالي من بلا عباس وضيفو في لاسا واحد زوج ثلاثة de gazelle écarlate, baldaquin avarié, magasin de matelas, papé zèf de girafe, truchement du Sahara, fardeau du kiff, tambour au goudron, hasard de l'échec. مالي مالي واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة مالي مالي فاليس تاع قصيد حتى الإشرياي مدام القام بور لي لاسكار واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة نوبة على بوجي كل شيء في العقلية والراس عليه مالي مالي تارا شدها مالي مالي أنا تصوت لا تحت في زعزع 1, 2, 3 فيفا لالجيري 1, 2, 3 فيفا لالجيري Right. einfach alles einverleibt hat und nach Nordafrika geholt hat. Rashid Taha, Rock El Kasbah, einer seiner bekanntesten Songs und einer seiner Hits. Es ist eigentlich eine Coverversion des The Clash-Songs Rock the Casbah. Für Taha waren die Briten Seelenverwandte, aber er hat die Instrumente ausgetauscht. Wir hören eine marokkanische Flöte, ägyptische Saitenmelodien, die arabische Zither Kanun und einige nordafrikanische Perkussionsinstrumente. Es gibt auch eine Geschichte, die die Entstehung des Songs anders erzählt, dass nämlich Taha, The Clash, als sie in Paris waren, ein Demo-Tape seiner Band Carte de Séjour zugesteckt hat und dass The Clash sich davon zu Rock the Casbah haben inspirieren lassen. Wenn Rashid Taha einen Song gecovert hat, dann hat er ihn immer verändert. So auch Now or Never von Elvis Presley. Für sein Album Zoom im Jahr 2013 hat er das getan im Duett mit Jean Edit. Produziert hat Justin Adams, an der E-Gitarre Mick Jones, der Gitarrist von The Clash, und mit dabei auch Brian Eno an Bass und Perkussion. Viel besser als die Version, die alle Welt von Elvis Presley kennt, finde ich Now or Never. Taha war ein Pionier der musikalischen Begegnung zwischen Orient und Okzident, stand von Anfang an für die Fusion von nordafrikanischen Melodien, Rhythmen und Instrumenten mit urbaner westlicher Musik. Und das hat er bis zum Schluss beibehalten. Wer mal in sein Gesamtwerk eintauchen will, die 14-CD-Box C'est tout lui enthält fast alles, was er so gemacht hat, inklusive Live-Aufnahmen und Remixe. Jetzt gen Ende von Open World noch zu einem anderen Mann, der in vieler Hinsicht auch eine Ausnahmepersönlichkeit ist und anscheinend ein Multitalent, zu Eric Cantona. Er ist Fußballstar, Maler, seit den 90ern Schauspieler und seit kurzem auch, ja, Sänger. Hat Ende Oktober eine EP veröffentlicht. In die hören wir jetzt rein. Eric Cantona, Tu me diras. Les ombres se dessinent, le soleil noir, la beauté des cimes. Le grand espoir, au large l'appel, en altitude, plane les aigles, les solitudes. Tu me diras tes silences, et je t'attendrai. Histoire en passe, rien ne s'essouffle. Les grands espaces résonnent les sons et sous nos pas, au cœur au fond, les mots de toi. Tu me diras tes silences et je t'attendrai. Je t'attendrai, je t'attendrai. Sortent les arcs-en-ciel éphémères, les passerelles et les sons fermes, les traversées. Les faces pile, les enjambées, ah si fragiles. Tu me diras tes silences, et je t'attendrai, et je t'attendrai. Tu me diras tes silences, et je t'attendrai, je t'attendrai. Eric Cantona, eine starke Stimme, die mir unter die Haut geht. Schon seit seiner Jugend hat er davon geträumt, Musik zu machen, doch erst in der Pandemie hat er die Zeit gefunden, sich selbst Gitarre beizubringen, um die 30 Songs zu schreiben und, wie er es nennt, seine Stimme zu finden. Und so hat er jetzt mit 57 seine ersten Songs veröffentlicht. Er will natürlich ein Album folgen lassen und dann auf Tour gehen, denn er liebt es, auf der Bühne zu stehen. Bevor es noch einen zweiten Song von Cantona gibt, schnell noch ein paar Infos zu unseren Sendungen. Morgen Abend ab 23.03 Uhr Open, X und Pop. Auf openwdr.de bekommen Sie die Playlists und können alle unsere Sendungen hören, wann immer Sie wollen, und die Newsletter abonnieren. Ich bin Anna-Bianca Krause. Wir treffen uns in 14 Tagen am 18. Dezember wieder hier. Schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Bye, bye. Je veux des fleurs. Du blanc. Du jaune. Des couleurs qui résonnent. Une famille à nous tous. Des cascades. De l'eau de source. Des camarades. Des crevettes. Des oiseaux libres. Behind the horizon, I meet you, I miss you.